Kundgabe 5548. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.12.1952. Rechtes Christentum. Nachfolge Jesu. Ich will euch selbst noch einen Zusatz geben, auf dass ihr erkennet, wie ungemein wichtig es ist, dass ihr den Menschensohn Jesus anerkennet als Gott und Erlöser der Menschheit. Meine Liebe zu euch Menschen wollte euch nicht in der Sünde belassen, in der Ferne von mir, die euch unselig machte. Ich selbst konnte euch nicht nahe treten, weil ihr in eurem Zustand nicht fähig waret, in meiner Nähe zu verweilen, weil ihr vergangen wäret im Feuer meiner Liebe. Doch ohne mich war es wieder nicht möglich, dass euch Rettung wurde, und darum musste ich euch verhüllt entgegentreten, wohl mit meiner Liebekraft auf euch einwirkend, doch in einem Gewande, das euch nicht erschreckte, vor dem ihr nicht zu fliehen brauchtet, in einem Gewand, das dem euren ähnlich war. Ich musste als Mensch zu euch kommen, verstehet zuerst die Begründung, das und warum ich zu euch kommen musste, um euch zu helfen. Dann versteht ihr auch, warum ich in einer euch verwandten Form kam. Doch auch dieser Aufenthalt meiner Göttlichkeit in einem Menschen musste gesetzmäßig vor sich gehen, was wohl auch möglich war, nur euch unbekannt. Dass mein Liebegeist sich überall manifestieren konnte, wo nur eine Grundbedingung erfüllt war, wo Liebe vorhanden war. Also es musste der Mensch Jesus selbst in der Liebe leben. Dann gab er mir auch die Möglichkeit, mich in ihm zu manifestieren. Denn ich kann in meinem Wesen nur sein, wo die Liebe ist. Die göttliche Liebe wollte euch helfen und wählte sich darum eine Form, in der sie Aufenthalt nehmen konnte, ohne wieder das Gesetz von Ewigkeit zu verstoßen. Was aber der Fall gewesen wäre, wenn ich mich in einem sündigen Menschen verkörpert hätte, dessen Liebe und Wille wider mich gerichtet gewesen wäre. Die Liebe wollte euch Hilfe bringen, und da der Mensch Jesus voller Liebe war, tat er für euch, was euch Hilfe brachte. Er büßte eure Schuld. Ich als ein Gott der Gerechtigkeit konnte nicht einfach eine Schuld streichen, die noch keine Sühne gefunden hatte. Aber ich konnte eine für euch geleistete Sühne annehmen, doch wieder nur dann, wenn sie freiwillig und aus Liebe geleistet wurde. Und das tat der Mensch Jesus und wurde dadurch euer Erlöser. Ich als die ewige Liebe selbst war in ihm, und es brachte somit die Liebe jenes Opfer. Ich selbst starb für euch am Kreuz, denn ich selbst war im Menschen Jesus. Von dieser Seite aus müsstet ihr das Erlösungswerk betrachten und werdet dann auch verstehen, dass euch diese Erlösung nur dann werden kann, wenn ihr an Jesus Christus als Erlöser glaubet, was aber bedingt, dass ihr seine Lehre befolget, dass ihr ihm nachfolget. Ansonsten euer Glaube nur ein Wortspiel ist, denn ein rechter Glaube wird erst durch die Liebe erweckt zum Leben. Wollet ihr Christen heißen, dann müsstet ihr euch bemühen, ein Liebeleben zu führen. Ihr könnet euch diesen Namen nicht zulegen, wenn ihr ganz gegen seine Lehre lebet. Und seine Lehre fordert Liebe zu Gott und zum Nächsten. Christsein also heißt, sich christlich zu benehmen, wie es der Mensch Jesus auf Erden getan hat. Uneigennützige Nächstenliebe zu üben und immer dessen eingedenk sein, dass ihr nur dann Erlösung finden könnet, wenn ihr ihn anerkennet als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. Und wenn ihr dieses beweiset durch ein Leben in der Nachfolge Jesu. Amen.